da haben Sie schon recht. Jedes von uns hat so seine Sorge heutzutage. Ach du liebe Zeit, man kommt nicht mehr raus aus der Sorge. Ach, das ist wahr, Frau Hesselbach. Sorge. Ich kann Ihnen erzählen vom Schwager von meinem Mann. Und die Preise. Gell, man kommt doch kaum mehr durch bei den Preisen. Eben, gell, die Preise. Und mein Mann will das nicht einsehen. Ich habe schon zu ihm gesagt, also mit dem Haushaltungsgeld ist nicht mehr durchzukommen. Ach, das sage ich ja doch auch. Mein Mann, der stellt halt dazu so Ansprüche, gell. Ach, also es ist mit das Leben ist ja heutzutage so schwer. Und die Menschen, die machen sich als noch schwerer, wie es schon ist. Da habe ich ein wahr Wort gesprochen, Frau Hesselbach. Viele Leute bräuchten es gar nicht so schwer zu haben, wenn sie sich's nicht künstlich, gell? Ja, eben künstlich, gell? Künstlich noch schwerer machen die, gell? Ja. Ach, du liebe Zeit, jetzt haben wir aber ein Langschwätzchen gemacht, gell? Ich muss ja lieber an meinem Mittag essen. Sehen Sie, Frau Hesselbach, jetzt kommt auch schon gerade die Ablösung. Jetzt kriege ich einen anderen Besuch. Besuch? Na, das will ich nicht hoffen. Ich meine, Sie verstehen mich nicht falsch, natürlich. Ne? Wenn eine gute Nachbarin wie Sie zum Schwätzen kommt, da ist es natürlich kein Besuch in dem Sinn, natürlich nicht. Sie verstehen mich hoffentlich nicht falsch, Frau Pickelberg. Ein Augenblick bleiben Sie. Ach, wo, dann ich verstehe Sie nicht falsch. Warte, ich gehe gleich mit Ihnen aus. Ach, Gemosche, Frau Ottendorf. Es ist bloß die Frau Ottendorf, Frau Pickelberg. Guten Morgen, Frau Hesselbach. Ja, ich bin's bloß. Guten Morgen, Frau Pickelberg. Guten Morgen, Frau Ottendorf. Guten Morgen. Ach, du lieber Himmel, Sie werden mich doch nicht falsch verstanden haben, Frau Ottendorf, wenn ich bloß gesagt habe. Ich habe bloß gesagt, weil die Frau Pickelberg gemeint hat, ich steht vielleicht Besuch kriege. Also Besuch sind Sie ja auch, gell? Bloß nicht so ein Besuch, gell? Also ich meine, ein besserer, also besser ist ja auch nicht der richtige Ausdruck. Ich meine, ein offizieller Besuch habe ich gemeint, nicht wahr, Frau Pickelberg? Und das kann man ja doch wohl nicht sagen, wenn eine liebe Nachbarin... Sie verstehen mich doch recht, Frau Ottendorf, ja? Oh, ich verstehe Ihnen schon recht, Frau Hesselbach. Es hat ja auch keineswegs meine Absicht gelegen, Sie zu stören oder Sie durch meinen Besuch zu belästigen. Aber ich bitte Sie. Ich habe Ihnen lediglich Ihr Milchstäbchen zurückbringen wollen, wo Sie gestern der Milchfrau mein Milch drin abgenommen haben, wie ich nicht da war. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Freundlichkeit, aber ich möchte Sie doch bitten, für mich in Zukunft keine Milch mehr abzunehmen. Es hat schon seinen Grund gehabt, warum ich mein Milchstäbchen nicht hinausgestellt habe. Ich habe gestern nämlich keine Milch haben wollen. Man macht ja sowas nicht ohne Grund. Naja, da ist natürlich jetzt nichts mehr dran zu ändern. Ach so. Ach, das tut mir aber leid. Ich habe gedacht, Sie hätte es vergessen. Ich hat's nur gut gemeint. Weiß ich, Frau Hesselbach, weiß ich. Deswegen sagt mir ja auch nichts. Auch wenn's einem natürlich lästig ist, wenn man Milch abnehmen muss, wo man an dem Tag gar nicht hat haben wolle. Hier ist dann Ihr Dippchen zurück, mit bestem Dank. Und jetzt will ich keineswegs weiter stören. Aber Sie stören doch keineswegs, Frau Ottendorf. Wollen Sie nicht ein bisschen Platz nehmen? Danke, nein. Och, ich habe schon begriffen, dass Sie jetzt keinen Besuch brauchen können. Auch wenn's bloß ich bin. Guten Morgen, Frau Hesselbach. Morgen, Frau Pickelberg. Guten Morgen, Frau Ottendorf. Moin, Frau Ottendorf. Also, was sagen Sie da dazu, Frau Pickelberg? Tja... Also gerade, als ob ich ja was getan hätte. Ich gebe mein Milchstäbchen noch her, mach mir Lauferei und was nicht all, nur damit sie ihr Milch kriegt und dann, na also sowas. Und wie sie beleidigt war. Also jetzt frage ich Sie, Frau Pickelberg, hab ich der in irgendeiner Form einen Anlass gegeben? Ja, die Frau Ottendorf, da kann ich nur sagen... Ja, die Frau Ottendorf. Nicht wahr? Ja, das ist typisch. Also ich will ja nichts gesagt haben, Frau Hesselbach, ich sag nur eins... Ja, die Frau Ottendorf. Also wirklich? Also von der Seite kenne ich sie ja noch gar nicht. Die? Ach du liebe Zeit, die. Tatsächlich? Ich will ja nichts gesagt haben über die. Ich will mich ja da nicht hineinhängen, weil ich ja gegen jede Unstimmigkeit mit den Nachbarn bin. So Tratscherei, also dafür bin ich nicht zu haben. Aber ich könnte Ihnen von der Frau Ottendorf Sache erzählen. Ich brauche ja kein Wort mehr zu sagen. Jetzt habe ich ja selber gesehen. Kann man nur eins sagen, Kommentar überflüssig. Gell, nett wahr. Also den Eindruck habe ich auch. Also da muss ich aber auch sagen, sowas von Unhöflichkeit und sowas von ungehobelt. Also wenn ich Sie wäre, Frau Hesselbach, da hätte ich schon konsequent. Ich meine, wenn man in einer derartigen Art behandelt wird von einer derartigen Person, wo es ganz bestimmt nicht nötig hat, sich so aufzuspielen, dann, wer ist sie dann? Ich frage sie, wer ist sie dann und was ist sie dann? Was sie ist? Das kann ich Ihnen ganz genau sagen, Frau Pickelberg. Gucken Sie sich mal das Dippchen an, wo sie mir eben zurückgegeben hat. Bitte, gucken Sie sich das einmal an. Oh! Ja, was ja? Oh. Diese Schmutzrente hier drin, gucken Sie sich das einmal an. Ach, überhaupt nicht gespürt. gespült hat sie das Dippchen. Viel schlimmer, Frau Bickelberg. Sie hat's gespült. Oh. Ei, guck sich doch das mal an, wie die das Geschirr spült. Tatsächlich. Also es ist doch nicht menschlich. Na und ich meine, bei fremdem Geschirr, wo man geliehen hat und spült's noch einmal vor und zurück. Also ich meine, da ist man doch besonders akkurat. Das ist doch ganz klar. Jetzt stellen Sie sich mal vor, wenn die Frau Ottendorf schon fremdes Geschirr in diesem verdreckten Zustand zurückzugeben wacht, wie macht dann erst der ihr eigenes Geschirr aus? Ach, sowas also dreckig. Da kann man nichts mehr sagen. Und ich sage auch nichts. Denn wenn man das beim Namen nennen soll, also was die ist, da kann man nur sagen. Eine Schlampe ist sie. Jawohl, eine Schlampe. Nicht so laut, Frau Hesselbach, sonst kriegen sie noch Ärger. Ach, das kann jeder hören, dass die Schlampe ist. Ein geliehenes Diebchen mit so einem Dreckrentchen zurückzugeben, das nenne ich eine Schlampe. Ach, na, was soll man sich da drüber aufregen? Erledigt. Liebe Frau Hesselbach, erledigt. Da kann man nur den Kopf schütteln. Ach, aber ich muss ja schleunigst nimmer. Ach, du lieber Gott, ich hab bald 12. Was? 12? Liebe Gott, ich hab ja noch keine Kartoffel geschält. Ja, ich muss mich jetzt einfach. Ui, ist das ein Wetter heute. Karl, Gott sei Dank, dass du da bist. Wieso denn? Es ist doch erst 6:30. Ich komme doch nie viel früher. Ist was los? Was heißt hier los, Papa? Ach, los, geliebter Papa. Das ist ein schwacher Ausdruck für die starke Sache. Los, löse am lösesten. Dass der Himmel noch nicht bereits eingestürzt ist, das ist eins, was mich noch wundert. Komm, Willi, babbel doch nicht allzu dumm. Die Sache ist wirklich unglaublich. Du weißt doch, dass sich die Mama nur noch mehr aufregt, wenn du alle die Dinge so ins Lächerliche ziehst. Also das Ding, das kann man gar nicht mehr ins Lächerliche ziehen. Das ist bereits von sich aus so lächerlich, dass man... Karl, setz dich doch mal hin. Setz dich hin. Ich bin ja ganz außer mir. So was ist mir ja noch nie passiert. Also vor allen Dingen mal nicht diese aufgeregte Art, nicht wahr? Mit Aufregung ist schon einmal gar nichts geworden. Liebe. Also, was ist? Ach, wenn du den Brief von der Frau Ottendorf liest, da wirst du dich auch aufregen. Wenn ich das Bedürfnis habe, sollte mich aufzuregen, da braucht die Frau Ottendorf nicht dazu. Also, was ist dann los mit der dummen Kuh? Also, das freut mich aber jetzt direkt, dass du Dummkuh über die gesagt hast, Karl. Also, das freut mich wirklich. Dann kannst du wenigstens nachher nicht sagen, dass ich allein... Also, das freut mich. Na, die Freude kannst du öfters haben. Aber wieso? Was ist dann los? Was ist hier. Dann? Ein Brief. Augenblick, wo ich mein Brill muss draußen meinem Rock sein. Ist nicht nötig, ich kann das auch vorlesen. Frau Hesselbach. Ausrufungszeichen, man beachte die Anrede. Frau Hesselbach, Sie haben es gewagt, mich in Gegenwart einwandfreier Zeugen in schmutzigster und gemeinster Art zu beleidigen. Ich hätte die beleidigt, die hysterisch ganz. Ich. Sie haben sich, och, mir schwimmt's ja direkt vor der Augen, ist ja nicht zu glauben. Gib mal her, Mama, den Brief. Sowas muss doch effektvoll vorgetragen werden, mit Betonung und dynamischer Feinheit. So wie der erste schwere Held vom Stadttheater der Erlkönig zelebrieren tut. Frau Hesselbach, Sie haben es gewagt, mich in Gegenwart einwandfreier Zeugen in schmutzigster und gemeinster Art zu beleidigen. Sie haben sich damit strafbar gemacht und kann es Gefängnis über ein Jahr darauf geben. Ich bin nicht gewillt, mir ein solchartiges von einer Person wie Sie es widerspruchslos hinnehmen zu können. Man beachte die interessante Satzbildung. Und Person? Diese Person nennt mich eine Person. Wieso bist du keine Person? Wenn du kein Fisch bist und keine Sache, bist du eine Person. Aber keine solche. Die hat mit Person eine Beleidigung gemeint. Sie hat mich mit dem Ausdruck Person Wieso? Beleidigt. Wenn man eine Person nennt, ist es keine Beleidigung. Sehr gut, dass du das sagst, Karl. Das halte mir fest. Sehr gut, dass du das eben gesagt hast. Also erlaube mal, Marie, was soll dann das heißen? Wird hier eigentlich gegen mich ein Prozess geführt, oder was? Du hast vorhin die Frau Ottendorf eine dumme Kuh genannt und hast weiterhin gesagt, wenn man eine Person nennt, da ist das keine Beleidigung. Das wollte ich nur festgestellt haben. Ja, gewitter noch einmal, warum willst du dann das festgestellt haben? Ich habe ja keinerlei Ahnung, was eigentlich wirklich vorgegangen ist. Dann schwätzt doch nicht als dazwischen. Lass doch den Baba erst mal den ganzen Brief hören. Er weiß ja noch gar nicht, worum sich überhaupt handelt. Silenzium, ich fahre fort. Sie hören die Stimme an mir, die Stimme der Frau Ottendorf. Ich bin nicht gewillt, mir ein solchartiges von einer Person wie Sie widerspruchslos hinnehmen zu können. Ich werde gerichtlich gegen Sie vorgehen und Sie verurteilen lassen, möglichst zu 100%iger Vermögensabgabe und Überweisung in eine Anstalt für schwer erziehbare Mütter. Was? Das letztere war eine sinngemäße Ergänzung von mir. Absatz. Wenn Sie jedoch nicht ans Gericht wollen, so verlange ich, dass Sie in meine Wohnung kommen, sich entschuldigen. Und zwar vor alle Leute, die wo das von Ihnen gehört haben. Und zwar nicht nur welche, wo dabei waren, wie Sie das gesagt haben, sondern auch welche, die davon später erfahren haben. Wenn Sie aber nicht Abbitte tun wollen und den Ausdruck als unwahr zurücknehmen, am nächsten Dienstag um 8 Uhr Abend, dann wird das Gericht Sie verurteilen und es kommt Sie teuer. Ich werde Ihnen lehren, anständige Leute Schlampe zu nennen, was ich gar nicht bin, und das ist eine Beleidigung, welche strafrechtlich ist. Unterschrift Clara Ottendorf. Bitte, bitte. Also, was sagst du dazu, Karl? Ja. Ja, was ist denn eigentlich passiert? Passiert? Gar nichts ist passiert. Die Frau Bickelberg hat das gemacht. Nur die kann das gemacht haben, diese falsche Intrigantin, die. Die muss der Frau Ottendorf gegenüber behauptet haben, ich hätte sie beleidigt. Ja, hast du sie dann beleidigt? Ach, woher dann? Wie komme ich dann dazu, Leute zu beleidigen, die mich gar nichts angehen? Das hat alles die Frau Bickelberg eingefädelt, diese scheinheilige Tratscherin, die. Da dabei hat sie die Ottendorf selber beleidigt. Die hat genauso über die geschwätzt wie ich. Ja, also hast du sie demnach doch beleidigt. Ach, wo dann her? Ich hab zur Frau Bickelberg gesagt, sie ist eine Schlampe. Schlampe? Schlampe ist eine Beleidigung. Wie kannst du aber auch zur Frau Bickelberg sagen, die Frau Ottendorf wäre eine Schlampe? Wie kannst du das aber auch sowas sagen? Auf diesen Vorwurf habe ich förmlich gewartet, Karl. Denn dass du mich nicht unterstützt, das war ja doch immer so. Aber bitte, du hast doch selber gesagt, die Frau Ottendorf wäre eine dumme Kuh. Ja, zu dir habe ich das gesagt, aber doch nicht zu einem Fremden. Ei, ich habe sie doch auch bloß zur Frau Bickelberg gesagt. Ja, eben, das ist ja eben die Beleidigung, nicht wahr? Dadurch, dass du es zur Frau Bickelberg gesagt hast, weil du es vor der Öffentlichkeit gesagt hast, nicht wahr? Ach, machst du aber auch Sache, Mama. Die Frau Bickelberg ist aber doch nicht die Öffentlichkeit. Die nicht die Öffentlichkeit, was der Dera sagt, das ist doch so gut wie ausgestellt in der Zeitung gestanden. Ach, es ist nicht so klar, in was für eine Lage du einbringst. Jetzt frage ich dich, hat das sein müssen, dass du diese Frau beleidigst? Aber ich hab sie doch gar nicht beleidigt. Die Frau Bickelberg behauptet ja, was dann? Hast du sie jetzt eine Schlampe genannt oder nicht? Hast du sie eine dumme Kuh genannt oder nicht? Ja, aber doch nicht vor Fremde. Jetzt frage ich die Menschheit, warum musst du die öffentlich eine Schlampe nennen? Und warum musst du sie dumme Kuh nennen? Ja, aber doch nicht vor Fremde. Das ist doch ein Unterschied. Im Familienkreis wird man doch nochmal eine dumme Kuh nennen dürfen. Und ich hab sie eine Schlampe genannt, weil sie eine Schlampe ist. Das werde ich ja dann noch sagen dürfen. Ja, aber doch nicht vor Fremde! Also, Karl... Wenn du mich noch ein einziges Mal so anschreist, dann verlasse ich das Zimmer. Bitte, bitte. Erst die anderen Leute beleidigen, dann das nicht wahrhaben wolle und mir die Schuld dran zuschieben wolle und dann selber die Beleidigte spiele. Bitte. Ich habe diese alberne Person nicht beleidigt. Ich habe nur die Wahrheit gesagt. Ja, eben. Und die Wahrheit ist fast immer die schwerste aller Beleidigungen. Ach, mach doch die Sache nicht künstlich kompliziert, Karl. Du hast doch vorhin selber gesagt, wenn man eine Person nennt, dann ist das keine Beleidigung. Das hast du vorhin selber gesagt. Und wenn man infolgedessen eine Schlampe nennt, dann ist das logischerweise wieso auch wieso dann logischerweise? Person ist keine Beleidigung. Das kann nie eine Beleidigung sein. Aber Schlampe ist eine Beleidigung, nicht wahr? Du kannst eine Person Person nennen, du kannst auch eine Schlampe Person nennen. Das kannst du. Aber du kannst niemals eine Person Schlampe nennen. Aber ich kann doch nachweisen, dass sie eine Schlampe ist. Nein, das kannst du nicht nachweisen. Ja, kann ich's nachweisen. Nein, das kannst du nicht nachweisen, weil man die Berechtigung zu einem Schimpfwort niemals nachweisen kann, auch wenn es zehnmal berechtigt ist, nicht wahr? Man kann einen Betrüger nachweisen, dass er ein Betrüger ist, wenn er sich hat erwischen lassen, nicht wahr? Aber man kann... Niemals einem Betrüger nachweisen, dass er ein Rindfisch ist, weil er sich hat erwischen lassen. Ja, so ungefähr. Aber ich hab ja die Frau Ottendorf erwischt. Ich kann ja nachweisen, dass sie eine Schlampe ist. Nein, das kannst du nicht. So, lass mich doch mal ausreden, Karl. Die hat mir ein Milchstäbchen, wo ich ihr geliehen habe, gespielt zurückgegeben. Mit so einem Dreckränchen drin. Ich hab der Annelies, hab ich noch gezeigt. Die Annelies ist Zeugin. Stimmt's, Annelies? Ja, also wirklich. Also so Dreckränchen. Bitte, so ein Dreckränchen. Ganz abgesehen von allem, was ich sonst noch von der Ottendorf weiß. Also ist sie doch eine Schlampe. Das ist doch allein schon durch das Dreckränchen. Die Frau Ottendorf kann dir ein Milchstäbchen mit einem Dreckränchen von der Breite des Mississippi zurückgeben. Das wird kein Gericht der Welt als Berechtigung anerkennen, sie öffentlich eine Schlampe zu nennen. Schlampe ist ein Schimpfwort. Begreifst du dann das nicht? Ein Schimpfwort, das die Ehre einer Frau verletzt, nicht wahr? Und wenn die Ottendorf gegen dich klagt, da verlierst du so sicher wie die Steuer. Aber der Brief von der Ottendorf ist doch selber eine einzige Beleidigung. Also das muss ich aber auch sagen. Nach diesem Brief könnte doch die Mama glatt gegen die vorgehen. Was heißt vorgehen? Vorgehen? Dieser Brief ist ohne jeden Zweifel eine einzige Unverschämtheit. Na also, dann hat die Mama doch recht. Wieso hat sie dann da recht? Eine Unverschämtheit, nicht? Das ist eine Unverschämtheit. Und eine Beleidigung, das ist eine Beleidigung. Das sind zwei ganz verschiedene Dinge, nicht wahr? Eine Beleidigung kann eine Unverschämtheit sein. Und umgekehrt kann auch eine Unverschämtheit eine Beleidigung sein. Es kann aber auch eine Beleidigung sein, ohne dabei eine Unverschämtheit zu sein. Und andererseits braucht eine Unverschämtheit nicht immer eine Beleidigung zu sein, sondern eine Beleidigung. Karl, mir schwirrt der Kopf. Also, dass du immer alles so verwirren musst. Du hast doch eben noch selber gesagt, dass dieser Brief von der Frau Ottendorf eine einzige Unverschämtheit ist. Infolgedessen können können mir doch welche Beleidigung gegen Sie vorgehen. Nein, das können wir eben nicht, nicht wahr? Es gibt, wie ich schon gesagt habe, Unverschämtheiten, die gleichzeitig Beleidigungen darstellen. Aber auch Unverschämtheiten, die gleichzeitig keineswegs Darstellungen beleidigen, Beschämungen beleidigen, Vorstellungen beschämen. Herr Gott, noch einmal, jetzt hast du mich ganz durcheinander gebracht. Moment, ja, gemeinverständlich ausgedrückt. Wenn man vermeiden will, dass irgendwer gerichtlich gegen einem vorgeht, dann soll man nie eine Beleidigung aussprechen, sondern nur möglichst unverschämt sein, nicht wahr, Papa? Ja, so war's. Das heißt, so war's nicht, nicht wahr? Man soll überhaupt nicht unverschämt sein. Ja, aber wenn man es ist, dann immer so, dass man keine Beleidigung sagt. So wie die Frau Oddendorf in dem Brief. Aber die Frau Oddendorf hat doch die Mama in diesem Brief nichts wie beleidigt. Ich werde gerichtlich gegen sie vorgehen. Also wenn das keine Beleidigung ist. So soll dann diese Beleidigung sein? Ist doch ihr demokratisches Recht, gerichtlich gegen jemand vorzugehen. Aber doch nicht gegen mich? Das brauche ich mir doch nicht gefallen zu lassen. Das ist doch eine Unverschämtheit, ja, aber keine Beleidigung. Sie kann gegen jedermann klagen, wenn sie Lust hat. Aber sie kann mich doch nicht einfach vom Gericht verurteilen lassen. Das kann sie natürlich nicht. Das entscheidet ja dann das Gericht nicht, weil dazu ist es ja da, darüber zu entscheiden. Ob du verurteilt werden musst oder nicht, das ist ja die Aufgabe des Gerichts. Ach, aber doch nicht bei anständigen Leuten. Lieber Himmel, ich habe ja noch nie was mit dem Gericht. Wer weiß, was die da eingefädelt hat. Vielleicht hat sie gute Bekannte und Freunde bei denen geschworen, dass die sich vielleicht einbieten. So ein Blödsinn, Geschworene. Geschworene sind da überhaupt keine, etwa. Das ist doch keine Strafsache. Das ist ein ganz simpler Zivilprozess, nicht wahr? Aber das ist es ja nicht. Das Entscheidende ist, du hast diese Frau beleidigt und der Richter muss dich verurteilen. Also, wenn du weiter in dieser Art zu der Frau Oddendorf hältst, Karl, ja, ja, dann... Ja, zu der Frau Oddendorf hältst, nicht wahr? Also, wenn ich schon sowas höre. Jawohl, hältst. Es ist doch klar. Wenn die Adibsche mit so einem Dreck... Ach so, lass mich doch mit deinem Dreckraum zufrieden, zum Donnerwetter doch mal. Ich versuche ja nur, die Rechtslage in kühler Objektivität klarzumachen. Das nennst du kühle Objektivität, wann der Brills wie ein angestochener Stier? Ach, Brille die so wie der Papa? Ich hab mit denen ihr Brille immer ganz anders davor gestellt. Ich brille nicht, nicht wahr? Ich spreche deutlich, nicht wahr? Damit du meine Argumente begreifst. Aber dir kann man ja keine juristische Gedankengänge klarmachen, ohne dass nicht alles fort wieder mit deinem Dreckrändchen kommt. Nicht wahr? Die Rechtslage, hat nicht mit wahr? Dem Dreckrändchen sehr viel zu tun. Sehr viel, jawohl. Das Dreckrändchen. Och, hätte ich doch das Diebstahl bloß nicht wieder gespielt. Hätte man doch das Dreckrändchen bloß draufgelassen. Das Dreckrändchen ist der Beweis. Ach, komm, Mama. Ich bin ja doch schließlich Prokurist. Eine angesehene Firma. Ja, das bin ich ja auch, nicht wahr? Und als solcher komme ich doch dauernd in dienstliche Berührung mit... Mit Dreckrändchen. Nein, mit Prozesse, nicht wahr? Rein juristisch betrachtet kann ich also zu diesem Fall nur sagen... Dass ich natürlich automatisch Unrecht haben muss, weil ich ja immer von dir ins Unrecht gesetzt werde. Ich pfeife auf deine Prozesserfahrungen. Wenn du nicht, wie das ein starker, jüngerer, idealistischer, pflichtbewusster Ehemann sofort getan hätte, meine Partei ergreift, sondern die von der Frau Oddendorf, dann gebe ich auf deine ganze juristische Rederei gar nichts. Ich bin beleidigt von der Frau Oddendorf und bin verleumdet von der Frau Biegelberg. Und du gibst dann eine Gerichtsmeinung für solche Fälle. Ich werde mal ein Rechtsanwalt. Und die Frau Oddendorf, die muss den sowieso bezahlen, muss ich, weil sie mich beleidigt hat und wird verurteilt. Ich brauche deine Ratschläge nicht, Karl. Ich brauche einen Rechtsanwalt. Ja, sehen Sie, Frau Hisselbach, Sie mögen mit Ihrer Behauptung vielleicht 10-mal recht haben. Formal sind Sie natürlich im Unrecht. Das kann ich nicht begreifen, Herr Rechtsanwalt. Ich habe mich vielleicht nicht richtig deutlich ausgedrückt. Sehen Sie, also nämlich das Dreckrändchen an diesem bewussten Dippchen. Ich habe Ihnen hier dieses Dippchen mitgebracht, zur Sicherheit. Leider hatte ich das Dippchen schon gespült. Wenn ich das ja geahnt hätte, da hätte ich ja das Dreckrändchen so dran gelassen, wie ich es von der Frau Oddendorf gekriegt habe. Sehen Sie, hier. Von hier bis hier war das Dreckrändchen. Aha, aha, aha. Ja, aber das hat mit der juristischen Lage sozusagen gar nichts zu tun. Nichts zu tun? Wo doch dieses Dreckrändchen... Ihre Äußerung erst ausgelöst hat, wollen Sie sagen. Ich verstehe schon. Sehen Sie, Sie verstehen mich, Herr Rechtsanwalt. Ausgelöst, das ist der Ausdruck. Ach, ich bin froh, dass ich mich an einen Rechtsfachmann gewendet habe. Mein Mann bildet sich zwar auch ein, dass der was davon versteht, aber dann wird er immer gleich so heftig, wissen Sie. Und wie ich ihm hab erklären wollen, dass dieses Dreckrändchen ja doch der Beweis dafür ist, dass... Ja. Einen Augenblick. Also, die Lage ist mir schon bekannt. Na, und was wünschen Sie, dass ich in dieser Sache tun soll? Sie? Sie soll es selbstverständlich machen, dass die Frau Oddendorf verurteilt wird. Die Frau Oddendorf verurteilt? Ja, wie meint sie das? Die Frau Oddendorf kann doch nicht verurteilt werden. Die will doch gegen Sie klagen. Also alles, was Sie günstigenfalls erreichen können, ist, dass die Klage der Frau Oddendorf kostenpflichtig abgewiesen wird. Na, das genügt Ihnen doch wohl auch, wie? Genüge? Mir? Aber erlauben Sie mal, Herr Rechtsanwalt, genüge, wo die mir diesen Brief geschrieben hat? Ich will selbstverständlich, dass der Richter diese Frau Oddendorf verurteilt wegen Beleidigung. Und die Frau Bittelbech dazu, weil sie ihr die Sache hinterbracht hat. Moment, so geht das aber nicht. In einem eventuellen Verfahren der Frau Oddendorf gegen Sie befasst sich der Richter ja nur mit den von Frau Oddendorf vorgebrachten Forderungen. Ja, aber wieso? Das ist doch ungerecht. Sie hat mich doch beleidigt. Wenn Sie sich beleidigt fühlen, da können wir natürlich Gegenklage erheben. Ei, no, da erhebe man selbstverständlich Gegenklage. Davon schwätze ich doch die ganze Zeit. Och, also, dass die Männer also schwer von Begriff sind. Gegen die und gegen die Frau Bickelberg auch. Ja, gegen die Frau Bickelberg können Sie keine Gegenklage erheben. Gegen die Frau Bickelberg müssen Sie gesondert klagen. Aber worauf wollen Sie klagen? Worauf? Darauf, dass sie das weitergetratscht hat. Ja, Tratsch ist aber nichts Verbotenes. Es sei denn, dass zwischen Ihnen und der Frau Bickelberg ein besonderes Vertrauensverhältnis, das eine Geheimhaltungspflicht... Ja, darf die dann einfach so über einem Sache erzählen und Verleumdungen aus der Luft greifen? Aus der Luft greifen darf sie nichts. Und verleumden darf sie natürlich auch nicht. Aber soweit ich Sie verstanden habe, hat auch diese Frau Bickelberg lediglich das weitergegeben, was Sie zu ihr gesagt haben. Das schon, Herr Rechtsanwalt. Aber sowas macht man doch nicht. Ja, gewiss nicht. Aber da sie Ihnen gegenüber ja nicht zur Geheimhaltung verpflichtet war, fragte sich, worauf Sie im Fall Bickelberg Ihre Klage stützen wollen. Darauf, dass ich mich durch die Frau Bickelberg beleidigt fühle. Gekränkt und beleidigt. Das werde ich ja wohl noch dürfen. Aber selbstverständlich dürfen Sie das, Frau Hesselbach. Nur ob der Richter die beiden anderen Damen verurteilt, das ist eben die Frage. Er muss sie ja doch verurteilen. Die haben mich doch beleidigt. Also ich will gegen diese beide eine Klage erheben. Geht das oder geht das nicht? Es geht schon. Nur das Ergebnis dürfte negativ für Sie sein. Ich würde Ihnen zu einer außergerichtlichen Verständigung raten. Was haben Sie denn von so einem Prozess? Nicht als Aufregung. Sie haben nun mal formaliter die Frau Oddendorf beleidigt. Ja, aber ich hab sie doch gar nicht beleidigen wollen. Die Frau Bickelberg, die hat es ja doch nur... Sehen Sie? Eben, darauf wollte ich ja hinaus. Sie haben die Frau Oddendorf gar nicht beleidigen wollen. Sie waren in begreiflicher Erregung und unwillkürlich ist Ihnen angesichts des Zustandes Ihres Milchtopfes diese Äußerung herausgefahren. Richtig, so war's genau. Na sehen Sie, da kommen wir ja schon zu der einfachsten Lösung. Es war bei Ihnen keine beleidigende Absicht vorhanden. Und wenn durch die Zwischenträgerei von Frau Bickelberg der Eindruck einer solchen beleidigenden Absicht entstanden sein sollte, so bedauern Sie dies. Also bedauern? Doch, Sie bedauern dies. Lassen Sie mich nochmal. Und wenn Ihnen in der ersten Erregung und lediglich im Vertrauen zu dem Verständnis der Frau Bickelberg für Ihren momentanen Zustand ein Ausdruck entschlüpft ist, der keinesfalls für die Öffentlichkeit bestimmt war, wie eben das Wort Schlampe, und wenn Frau Oddendorf dies als Beleidigung ansieht, so nehmen Sie den Ausdruck Schlampe einfach mit Bedauern zurück. Zurücknehmen? Ich? Ich soll was zurücknehmen? Aber sie ist doch eine Schlampe. Jeder, der das Dreckrennchen gesehen hätte, hätte gesagt... Frau Hesselbach, mal ganz ruhig überlegen. Sie mögen sachlich vielleicht ganz recht haben, aber formal sind Sie im Unrecht. Verstehen Sie? Wenn Sie den beleidigenden Ausdruck immer von Neuem wiederholen, muss Sie der Richter ja verurteilen. Und das will doch die Frau Oddendorf nur. Wollen Sie ihr denn diesen Triumph gönnen? So nehmen Sie doch am besten den Wind aus den Segeln, indem Sie eine beleidigende Absicht bestreiten und Ihren Ausdruck mit Bedauern zurücknehmen. Da kann sie doch gar nichts mehr machen. Da braucht sie ja auch gar nichts mehr zu machen. Da hat sie ja, was sie will. Die lädt am Dienstagabend um 8 ihr sämtliche Bekannte zu sich in die Wohnung ein, damit die sehe, wie ich zu Kreuz kriege und mich entschuldigen muss, um einen Ausdruck als unwahr zurückzunehmen, denn das verlangt sie ja, der so wahr ist, wie ich hier sitze. Nein, nein, nein, nein, nein, ich... Aber wer spricht denn vom Hingehen, Frau Hesselbach? Sie schreiben einfach einen Brief. Der Brief braucht gar nicht von Höflichkeit zu strotzen. Sie brauchen nicht einmal sehr geehrte Frau Oddendorf oder so. Sie können den Brief sogar ganz unverschämt ohne Anrede beginnen lassen. Genauso wie unsere Behörden, wenn sie mit dem Staatsbürger brieflich verkehren. Da kann sie gar nichts dagegen machen. Na und dann schreiben sie etwa so, aus ihrem Schreiben vom Sohn so viel entnehme ich, dass ihnen eine angebliche Äußerung von mir hinterbracht sein soll, durch die sie sich beleidigt fühlen. Falls diese Äußerung gefallen sein sollte, so kann dies nur im Zustand der Erregung und ohne jede beleidigende Absicht geschehen sein. Ich nehme sie mit dem Ausdruck des Bedauerns zurück. Hochachtungsvoll, Frau Hesselbach. Auch das Hochachtungsvoll, das können Sie sich auch noch schenken, wenn Sie wollen. Ja, aber sie will doch, dass ich mich persönlich entschuldigen soll. Ja, das soll sie nur wollen. Wenn Sie ihr diesen Brief schreiben, ist der Fall ja so gut wie erledigt. Dann lassen Sie sie ruhig klagen. Und wenn der Richter diesen Brief zu Gesicht bekommt, dann wird er die Klage abweisen. Die beleidigende Äußerung ist ja dann bereits zurückgenommen. Eine Schädigung des Ansehens oder der Stellung oder anderer Interessen wird ja kaum nachweisbar sein. Außerdem handelt es sich um eine sogenannte Bagatellsache. Ja, wie? Und die Frau Ottendorf wird nicht bestraft für einen unverschämten Brief? Und die Frau Bickelberg für ihre Tratscherei? Ja, kann ich denn da keine Klage einreichen? Selbstverständlich können wir Klagen einreichen, selbstverständlich. Ich bin nur verpflichtet, Ihnen zu sagen, dass Sie damit nicht durchkommen werden. Und dann fallen Ihnen die ganzen Kosten zur Last. Ach ja, die Kosten. Daran habe ich ja im Moment gar nicht gedacht, ja. Also, was kann dann das ungefähr kosten? Noch, das ist schwer vorauszusagen. Beleidigungssachen, na ja, so. Ab 100, 200 Mark. Um einen solchen Kostenvorschuss müsste ich Sie zunächst jedenfalls mal bitten. 200 Mark? Och, ich bin doch nicht krank. 200? Och, das kommt ja überhaupt nicht. Nein, nein, nein, nein, nein. Mein Mann, der will mir ja sowieso nichts dafür geben. Ich wollte es ja aus meiner Notpfennigkasse. Aber 200? Nix? Da soll die Ottendorf Brief schreiben, so viel sie will. Das bezahle ich nicht. Na, sehen Sie, das ist doch auch die vernünftigste Einstellung. Schreiben Sie den Brief, wie ich Ihnen vorhin sagte, dann haben Sie Ihr formales Unrecht wieder gut gemacht. Und im Übrigen können Sie sich ja denken, was Sie wollen. Und nach einem solchen Brief kann ihre Nachbarin gar nichts mehr bei Gericht ausrichten und kriegt todsicher noch die Kosten aufgebrummt, bis sie trotzdem noch zum Kadi läuft. Hoffentlich, Herr Rechtsanwalt, das tät mich freuen. Hoffentlich macht sie das. Das tät mich freuen. Und das macht die. Dann die ist ja so strunkdumm. Um Gottes Willen, Frau Hesselbach, lassen Sie sich nicht zu neuen Beleidigungen hinreißen. Wie wäre es denn, wenn ich den Brief für Sie schreiben würde? Dann haben Sie auch der Gewähr, dass er richtig abgefasst ist. Na, horchen Sie mal, Herr Rechtsanwalt. Ich werde doch wohl noch einen Brief schreiben können. Für wen halten Sie mich, Herr Rechtsanwalt? Ich bin ja schließlich ein gebildeter Mensch. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Wieso? Was soll das heißen? Soll sie nur ruhig klaren? Was heißt, soll sie nur ruhig klaren? Sie soll klaren. Das ist all von mir vorberechnet. Du hast dich ja bisher nicht um die Sache kümmern wollen, da brauchst du dich auch jetzt nicht mehr drum zu kümmern. Ich habe mich genau informiert beim Anwalt. Die Klage wird abgewiesen. Und die Frau Ottendorf muss die Kosten bezahlen. Nachdem ich dir den Brief geschrieben habe, muss die Klage ja abgewiesen werden. Ich weiß schon Bescheid, Karl. Die Sache ist meine Angelegenheit. Also, Marie, erlaube mal, wieso soll diese Klage abgewiesen werden? In dieser Vorladung zum Termin steht doch hier Beweis, Brief der Beklagten vom 10. dieses Monats an die Klägerin. Das ist mein Entschuldigungsbrief. Die Sache ist doch klar. Gar nichts ist klar. Zeig mal den Brief her, den du da an die Frau Ottendorf geschrieben hast. Wie kann ich dann den Brief herzeigen, Karl? Du schwätzt doch immer für ungereimt Zeug. Den Brief hat doch die Frau Ottendorf. Ja, das weiß ich auch. So dumm bin ich ja auch nicht. Etwa den Durchschlag meine ich natürlich. Durchschlag? Ich hab doch den Brief mit der Hand geschrieben. Ja, na dann die Abschrift eben. Herrgott, noch einmal. Welche Abschrift? Mama, willst du damit sagen, dass du von diesem Brief keine Abschrift gemacht hast? Aber wozu dann? Oh, das ist ja nicht... Also, was hast du in dem Brief geschrieben? Wörtlich, genau, wörtlich will ich das wissen. Ich habe den Ausdruck Schlampe zurückgenommen. Ja, zurückgenommen? Wie? In welcher Form? Ach komm, Karl, behandel mich doch gefälligst nicht in dieser Weise, nicht wahr? Ich werde ja wissen, was ich tue. Ja, du weißt, was du tust. Ach, es ist... Nimm dich bloß in Acht, Papa. Die Mama ist so drin im Prozessieren, die hängt dir auch noch im Prozess an. Den hat sie mir bereits angehängt. Es ist ja nicht zu glauben, es ist ja nicht... In welcher Form, nicht wahr? In welcher Form hast du deinen Ausdruck zurückgenommen? In welcher Form, nicht wahr? In welcher Form, frage ich dich. Die Klägerin Frau Ottendorf macht geltend, dass die Beklagte Frau Hesselbach die Beleidigung zwar in einem Brief vom 10. dieses Monats zurückgenommen habe, dass aber die Form dieser Zurücknahme die beleidigende Äußerung praktisch wiederhole und daher keine echte Zurücknahme darstelle, sondern nur eine neue Beleidigung. Da, was habe ich gesagt? Ach, diese Frau ist... Die arme Notpfennigkasse. Ruhig doch, Willi. Der fragliche Brief liegt dem Gericht als Beweismittel der Klage vor. Ich lese ihn eben einmal vor. An Clara Ottendorf im Haus. Falls Ihnen durch die Tratschereien einer Person, die dafür allgemein bekannt ist, hinterbracht worden ist, dass ich sie Schlampe genannt habe, so ist dieser Ausdruck im Zustand einer berechtigten Erregung gefallen, die dadurch entstanden ist, dass Sie mir meinen Milchtopf in einem Zustand zurückgegeben haben, der mit einem so großen Dreckrand versehen war, dass jede ordentliche Hausfrau sich schämen würde, denselben so zurückzugeben. Ich habe Sie mit dem Ausdruck Schlampe jedoch nicht beleidigen wollen, sondern nur die Wahrheit sagen wollen. Ich nehme den Ausdruck Schlampe mit Bedauern zurück und denke mir dabei, was ich will. Unterschrift Marie Hesselbach. Also, es ist nicht das Sache. Nur von der Mama zu verlangen, dazuzugeben, wenn er so Unrecht hat, das ist eben ein bisschen... Beklagte Frau Hesselbach, haben Sie diesen Brief geschrieben? Jawohl, Herr Amtsrichter, selbstverständlich. Haben Sie denn die Frau Ottendorf beleidigen wollen? Beleidigen habe ich sie selbstverständlich nicht wollen. Aber? Aber ich habe eben sagen wollen, dass jemand, der an einem geliehenen Topf ein derartiges Dreckrentsche hinterlässt. Wollen Sie doch bloß mal mit dem Dreckrentsche aufhören, Det. Ruhe bitte, ja? Halten Sie denn nun den Ausdruck Schlampe aufrecht, wie das die Klägerin aus Ihrem Brief herausliest? Oder wollen Sie ihn zurücknehmen? Ich habe ihn ja bereits in meinem Brief zurückgenommen. Und deshalb ist die Beleidigungsklage ja völlig überflüssig. Also, Sie nehmen demnach den Ausdruck öffentlich zurück und entschuldigen sich dafür. Ja. Klägerin Frau Ottendorf, nachdem sich die Beklagte soeben entschuldigt hat, haben Sie doch eigentlich alles erreicht, was Sie erreichen wollten. Wollen Sie daraufhin nicht Ihre Klage zurückziehen? Dann wäre der ganze Fall sofort erledigt. Wie? Zurückziehen? Dass jetzt schon alles fertig wäre? Ich habe doch die Frau Pickeberg als Zeugin laden lassen. Und meine Zeugin, die muss doch aussagen gegen die Frau Esselbach. Das wäre ja Gelachte. Da habe ich ein Recht drauf. Da führt man schon mal einen Prozess. Und dann soll's gleich schon wieder fertig sein. Ja, Sie haben natürlich ein Recht darauf, dass Ihre Zeugin gehört wird. Zeugin Frau Pickeberg, bitte. Zeugin Frau Pickeberg. Guten Tag. Tag, Frau Hesselbach. Guten Tag, Frau Ottendorf. Sie sind die Zeugin Johanna Therese Pickelberg, geborene Birlitzer, 55 Jahre alt, wohnen im gleichen Hause wie die beiden Parteien? Ja, jawohl, ja. Sind Sie mit einer der beiden Damen verwandt oder verschwägert? Nein, nein, wo denken Sie hin, Herr Richter? Ich habe überhaupt keinen Schwager. Mein Mann hat wohl einen Schwager, aber ich nicht. Also das heißt insoweit, als der Schwager von meinem Mann natürlich im gewissen Sinn auch mein Schwager ist, aber sonst habe ich keinen Schwager. Ja. Sie sind von der Klägerin, Frau Ottendorf, als Zeugin benannt für die Beleidigung, die die Beklagte Frau Hesselbach gegen die Klägerin geäußert hat. Erzählen Sie uns nun bitte den Hergang. Ja, also von einem Hergang weiß ich an sich nichts. Sie müssen nicht denken, Frau Hesselbach, dass ich Unfriede stifte wollte zwischen Ihnen und der Frau Ottendorf. Was Sie wollte, ist mir ganz klar. Sie habe in meiner Gegenwart auf die Frau Ottendorf geschimpft und bei ihr habe sie auf mich geschimpft. Was? Ich habe nicht geschimpft auf die Frau Ottendorf. Ich habe bloß gesagt, so, so und ja, ja und da kann man nichts sagen. Das kann ich beschwören. Sie habe gesagt, das ist typisch für die Frau Ottendorf. Typisch ist ja kein Schimpfwort, nicht wahr? Und sie habe weiter gesagt, sie könnte so Sache über die Frau Ottendorf erzähle und Kommentar überflüssig. Und sie wäre eine derartige Person, habe sie gesagt. Ich? Also Herr Richter? Also ich kann mich an die ganze Sache überhaupt nicht mehr richtig erinnern. Ich weiß sozusagen gar nichts mehr von der Sache. Ach, das ist ja sehr interessant. Jetzt können Sie sich auf einmal nicht mehr erinnern. Und dabei haben Sie doch gesagt, dass Sie... Also Frau Hesselbach, Sie müssen doch zugeben, dass ich keinerlei beleidigende Äußerungen gegen die Frau Ottendorf. Und selbstverständlich habe ich auch bei der Frau Ottendorf keinerlei Äußerungen gegen Sie. Und ich... Ach, Sie haben jetzt wohl Angst gekriegt, Frau Pickeberg, weil Sie jetzt der Frau Hesselbach gegenüberstehen. Also jedenfalls bezeuge kann ich nichts. Weder gegen die Frau Hesselbach noch für die Frau Hesselbach. Ich will überhaupt mit der Sache nichts mehr zu tun haben. So? Aber zu mir sind sie gelaufen gekommen und haben gesagt, die Frau Hesselbach, die hat sie eben eine Schlampe genannt. Die hat's grad nötig, haben sie gesagt. Haben sie wirklich gesagt, die hat's grad nötig, wo sie doch selber so eine Schlampe ist. Haben sie gesagt. Was? Das ist nicht wahr, das haben sie gesagt, Frau Ottendorf. Ja, aber sie haben es vorher gesagt, Frau Pickelberg. Sie haben doch gesagt, die Hesselbach, diese Schlampe, was die sich einbildet und wie es in der ihrer Wohnung immer aussieht, habe sie gesagt. Und ich habe bloß gesagt, ja, das ist typisch für die Frau Hesselbach. Das habe ich allerdings gesagt. Was? Also, Herr Richter, ich verlange Bestrafung. In meiner Wohnung sieht's nicht aus. Also, erlauben Sie mal. Darf ich jetzt auch vielleicht jetzt mal was sagen? Ja. Bitte sprechen Sie sich nur ruhig einmal alle darüber aus, wer jetzt eigentlich angefangen hat mit den Beleidigungen. Und dann kommen wir am schnellsten weiter. Also, bitte. Also, Ich kann es nachweisen, Frau Esselbach, dass Sie eine Schlampe sind. Das können Sie nicht. Aber ich kann nachweisen, dass Sie eine Schlampe sind. Das Dreckrentsche von meinem Milchstipp. Ach, hören Sie mal doch auf. Das Dreckrentsche, das war ja schon vorher dran, wie Sie mir mein Milch haben einschütten lassen. Vorher? Das ist ja eine unverschämte Lüge. Herr Richter, das Milchrentsche von meinem Drecktippchen. Ich hab natürlich sagen wollen. Ruhe. Ruhe, bitte, meine Herrschaften. Ruhe, ja. Jawohl, Drecktippchen. Milchstippche. Ausnahmsweise habe sie mal die Wahrheit gesagt, Frau Hesselbach. Sie sind die Schlampe. Und die Frau Pickelberg, die hat das ja auch gesagt. Und jetzt will sie es nicht zugeben. Und dabei ist die Frau Pickelberg selber eine Schlampe. Also, sie, sind ja, nein, nein, Sie sind die Schlampe. Sie sind die Schlampe. So, danke schön, meine Damen, das genügt. In Sachen Ottendorf gegen Hesselbach trifft das Gericht folgende Entscheidung. Da Beleidigungen und Gegenbeleidigungen sich die Waage halten, wird die Klage wegen Geringfügigkeit abgewiesen. Die Kosten tragen beide Parteien je zur Hälfte. Die nächste Sache... Die nächste Sache, Hornberger gegen Schießer. Na, also bitte, wie habe ich das gemacht? Schwein hast du gehabt, weiter gar nichts. Die halbe Gerichtskosten, die werden dich hoffentlich veranlassen, in Zukunft etwas vorsichtiger zu sein. Das ganze Haus schwätzt von uns. Ekelhaft. Soll es schwätzen. Der moralische Sieger bin ich. Die Frau Ottendorf und die Frau Pickelberg sind vor aller Öffentlichkeit gebrandmarkt durch dieses Dreckrennchen. Ja, Mama, durch dieses Milchrennchen von deinem Drecktipps. Mama, das hast du wieder mal herrlich gemacht.